Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Wir haben hier in Vollbild ja schon über A Star is Born gesprochen. Ein Film, an dem Bradley Cooper einen ziemlichen Anteil hat. Es ist sein Regiedebüt. Er spielt die Hauptrolle, singt und spielt Gitarre. Und es ist ein ziemlicher Coup, dass er für die zweite Hauptrolle niemanden Geringeres als Lady Gaga gewinnen konnte. Nun ist Lady Gaga nicht der erste Popstar, den oder die es auf die große Leinwand trieb. Grund für Hartwig Tegler, sich in seiner Top 5 den Musikern und Musikerinnen zu widmen, die einen Ausflug ins Schauspielergewerbe unternommen haben. Würden Sie jetzt den Film starten? Platz 5. 4. 3. Ground control to Major Tom. 2. When I diamonds in the sky. Platz 1. Lust auf einen Film? Platz 5. Mick Jagger in Performance 1970. Fragt Chess, der Gangster Turner. Wie wär's denn, wenn du uns was vorspielst? Turner, ehemaliger Rockstar. Und der, Mick Jagger, antwortet: Ich hasse Musik. Stattdessen fragt Jagger lieber seine beiden Geliebten in der Badewanne: Soll ich mir die Haare waschen? Jagger spielt und singt dann doch in Donald Camels und Nicholas Roeg's Swinging 60s Flower Power Klassiker 1970. Die Inkarnation all dessen, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, mit seinen sinnlichen Lippen und der androgynen Körperaura. Eine geniale Besetzung. Das war damals Jagger, der Frontmann der Rolling Stones, der hier sein Leinwanddebüt gab. Um so zu wirken, wie es seine Rolle als ehemaliger Rockstar in seinen psychedelischen Träumen und Fluchten erforderte, musste Mick Jagger natürlich nicht viel spielen. Mit dem Song System Morphin und der Zeile »Du weißt, am nächsten Morgen bin ich tot« sang Jagger ein Jahr später dann von der anderen, der dunklen Seite der Drogen, jenseits von Hippie-Illusionen. Platz 4. Cher in Die Hexen von Eastwick 1987. Sie sind physisch abstoßend, intellektuell zurückgeblieben, sie sind moralisch verkommen. Die Hexe Cher, die dem Teufel Jack Nicholson einen Korb gibt. Zumindest beim ersten Date. Machen Sie es lieber unten oder lieber oben? Leben Sie wohl, Daryl, und vielen Dank für das Essen. Cher, der Popstar, schöne sinnliche Frau, die als Schauspielerin unter anderem einen Oscar und einen Golden Globe bekommen hat. Ihre ausgestellte Künstlichkeit, die jahrelang Schlagzeilen füllte, ist hier, wenn sie die Hexe Alexandra an der Seite von Susan Sarandon und Michelle Pfeiffer, den beiden Co-Hexen, spielt, kein Problem in diesem wunderbaren Teufelsspuk. Wir schauen ihr gerne zu. Platz 3. David Bowie in Der Mann, der vom Himmel fiel, 1976. Natürlich nehmen Musiker und Sänger, wenn sie auf der Leinwand erscheinen, etwas mit von dem flirrend Irrealen der Stars auf der Bühne. Dieses Nicht-von-dieser-Welt-Sein, es lässt sich im Kino gut übertragen auf die Figur des Außerirdischen, des Anderen, des Fremden. David Bowie spielt bei Nicholas Roeg, der schon Jagger in Performance besetzte, ein Alien irgendwo zwischen Mensch und Reptil. Sind Sie Ausländer? Der auf die Erde kommt, um für seinen ausgedörrten Heimatplaneten Wasser zu finden und am Ende an der Brutalität der Menschen zerbricht. Sie sind wohl sehr verbittert über alles. Verbittert? Nein. Wenn Sie zu uns gekommen wären, hätten wir Sie vermutlich ebenso behandelt. Ein pessimistisches Bild über uns, melancholisch und verzweifelt. Und David Bowie? Grandios. Platz 2. Rihanna in Valerian, die Stadt der 1000 Planeten von 2017. Bei Luc Besson spielt Rihanna Bubble, ein amorphes Wesen, das sich in jede Gestalt verwandeln kann. Auch ein Alien. Der Auftritt, den Bubble von Major Valerian hinlegt, dieser visuelle, musikalische und choreografische, unfassbare Wechsel von Gestalt und Kostüm, von Körper und Ausdruck, das ist Rihanna pur. Hat dir mein Auftritt nicht gefallen? Doch, doch, ja, das war der Hammer. Ich suche meine Partnerin. Hilf mir, sie zu finden und ich lass dich frei. Und dann antwortet Robin Rihanna Fenty in der Rolle von Bubble, diesem in einem Club gefangenen Wesen. Sie antwortet so, dass es uns erschüttert. Was nützt dir Freiheit, wenn du ein Illegaler weit weg von zu Hause bist? Diese Frau hat viel Potenzial als Schauspielerin. Platz 1. Mos Def in Per Anhalter durch die Galaxis von 2005. Halt dich fest, ihr reist Per Anhalter! Davor musste Ford Perfect, Außerirdischer, seinem Kumpel Arthur Dent leider dieses mitteilen. Es ist traurig, aber es ist wahr. Dein ganzer Planet wurde wurde in die Luft gesprengt. Mos Def ist ein weiser, zu schlechten Scherzen aufgelegter Außerirdischer in humanoidem Outfit, der seinem minder bemittelten Freund Arthur auf dem nun folgenden Roadtrip durch die Galaxis mit seinem tiefen Wissen über die Geheimnisse nicht nur dieser Galaxis aufklärt und dabei immer eine wunderbar coole Fresse aufsetzt. Dabei aber sehr, sehr freundlich und gelassen wirkt. Das ist nicht große Schauspielkunst, hat aber eine verdammt große Wirkung. Eines sei dabei aber immer zu bedenken. Das hier ist eine verdammt harte Galaxis. Wenn man hier überleben will, muss man immer wissen, wo sein Handtuch ist. Das Handtuch? Genau. Das glauben wir dem Rapper Mos Def aufs Wort. Hartwig Tegler mit seiner Top 5 der musikalischen Stars, die einmal oder immer wieder Ausflüge ins Filmbusiness unternommen haben.